WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, die auch diese Woche wieder ein bisschen kürzer ist. Es ist ja die Zeit der vielen Feiertage. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt's keine Sendung. Da ist von Leichnam hier in Nordrhein-Westfalen. Aber jetzt sind wir da und jetzt legen wir los. Wie immer montags mit einer freien Themennacht 0800 220 5050. Kostenfrei. Oder domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist Tina und Tina ist 46. Guten Morgen, Tina. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Tina. Was ist dein Thema? Ja, ich habe vor 2 Jahren plötzlich in der Arbeit praktisch einen Schlaganfall im Rückenmark erlitten. Im Rückenmark? Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Nee, das hat eigentlich war teilweise unter den Ärzten nicht bekannt. Wurde auch als solches nicht gleich erkannt. Wie merkt man das? Wie macht sich das bei Ich hatte irre Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Also ich dachte, da haben sie mir ein Messer reingerammt. Mhm. Und dann sind die Nervenschmerzen in den Armen losgegangen. Also ich habe gesagt, hackt es mir ab. Also das war Wahnsinn. Und ich habe in der Praxis gearbeitet als Arzthelferin. Aha. Und dann habe ich es damals meinem Chef gesagt, weil dann wurden die Finger auch so taub. Und dann hat er gesagt, du, nimm lieber mal diese Kapsel, Nitrokapsel, mhm, weil wenn es halt dann so taub wird, dann denkt man ja ans Herz. Und mhm, es wurde dann ein bisschen besser und dann hat er gesagt, geh lieber zum Internisten, lass ein EKG schreiben. Mhm. Und ich bin dann da wirklich mit meiner Arbeitskleidung hin, nur Autoschlüssel und Versicherungskarte und bin dann nicht mehr heimgekommen. Hab mein Zuhause nie mehr gesehen. Achso, der Internist hat das dann gleich... Die haben dann EKG geschrieben. Mir ging es jetzt auch körperlich nicht so gut. Mhm. Und dann haben die EKG geschrieben und dann auf einmal ging es schnell, warum auch immer. Es war Verdacht eben auf Herzinfarkt oder Lungenembolie. Mhm. Mhm. Und dann bin ich mit Blaulicht 30 Kilometer weg. Da haben sie dann Herzkatheter gemacht und der Defi war immer am Bett und immer Intensivstation. Aber dann, wie lange hat es denn gedauert, bis man dann diese wirkliche Diagnose gestellt hat? Erst am nächsten Tag. Erst am nächsten Tag. Ja. Das heißt, es ist selten in der Medizin. 2 Millionen einer. Von 2 Millionen einer? Mhm. Schlaganfall im Rücken, im Rückenmark. Rückenmark, das ist praktisch die hauptversorgende Arterie, ja, die große. Da ist praktisch ein Verschluss. Das war vor 2 Jahren. Mhm, machen genau wir jetzt mal den Sprung direkt in die Jetztzeit. Wie geht es dir heute? Zurzeit geht es mir eigentlich relativ gut. Also ich habe jetzt das dritte Heimtag gemacht. Also jetzt habe ich eins gefunden, wo ich mich wirklich wohlfühle. Was heißt Heim? Ein Pflegeheim. Ach, du bist in einem Pflegeheim? Ich bin in einem Pflegeheim. Also ich war schon in 2 Altersheimen. Das heißt, es geht ja den Umständen entsprechend gut, aber eigentlich geht es dir nicht gut. Ja. Beschreib mal deinen Zustand zurzeit. Mein Zustand, also ich sitze im Rollstuhl. Mhm. Seit 2 Jahren und bin halt dann versorgt, also die Blasenlähmung, da habe ich halt einen Bauchkatheter, mhm, einen sogenannten Puffy. Ja. Dann brauche ich halt, also es kommt dann auf die Tagesform an, normal komme ich nicht selber ins Bett, da brauche ich halt dann Hilfe beim Transfer, mhm, ins Bett rein und raus. Mhm. Und das ist halt eben, darum bin ich ja wach, also ich habe ihre Schlafstörungen, ja, also ich schlafe vielleicht mal 1 Stunde, dann wieder 2 Stunden. Also mit der Blase hast du einen Katheter. Wie ist es mit dem großen Geschäft? Wie geht das? Darmlähmung, bei mir ganz schlimm. Also teilweise, dass da 10 Tage gar nichts geht. Da muss ich wieder ins Krankenhaus. Wir probieren alle Mittelchen. Also das Ideale haben wir jetzt noch nicht gefunden. Also Darmlähmung heißt, dass es keine wirkliche richtige Verdauung gibt? Und die Verdauung eigentlich schon, aber es ist keine Peristaltik. Es wird nicht befördert. Ach so, das heißt, man muss es dann künstlich rausholen. Genau, es wird immer ein Einlauf gemacht, das, mhm, ist auch sehr nett. Also du hast halt wirklich auch, du legst eigentlich wirklich dein Privat, so intim, das musst du halt ablegen, irgendwie so ein, ja, Schamgefühl, weil, ja. Mhm. Das heißt, da gibt es wirklich keine Intimsphäre mehr bei, nein, dir, da sind immer, mhm, Menschen um dich herum, Pfleger das und Schwestern. Das geht schon im Krankenhaus los, weil bei mir waren ja dann auch die Arme gelähmt. Du wirst halt gewickelt. Mhm. Dann wurde ich gefüttert, also das ist wirklich, und ja. Ist das heute mit den Armen immer noch so? Nee, das ist Gott sei Dank besser geworden. Ich habe jetzt aber so einen Rollstuhl bekommen, der hat praktisch eine Unterstützung. Also ich schieb an und der schiebt ein bisschen mit. Mhm. Und du kannst essen und kannst telefonieren und sowas, das geht? Das geht. Das also geht. Ich muss halt so Vorsorge treffen, weil ich halt so Nervenschmerzen habe, auf alles Glatte. Also ich kann jetzt eine Gabel oder Besteck ohne Handschuhe nicht anziehen. Aber keine normale Bettwäsche und... Ja. Also so schlimm zumindest, dass du in einem Pflegeheim leben musst, wie du es gerade gesagt hast. Du bist eine junge Frau von 46. Mhm. Das hat dich vollkommen aus dem Leben gerissen. Aus deinem normalen Leben gerissen. Ja, von heute auf morgen. Ich wurde da meine Wohnung aufgelöst. Hast du einen Freund, eine Freundin? Nein. Eine Beziehung? Nein. Ja, eine Freundin schon, aber... Aber keine Beziehung? Genau. Mhm. Hast du Kinder? Ja. Mhm. Ein Sohn, der ist 20, aber der lebt seit der Scheidung 2004 beim Vater. Und halt die Tochter, und die war damals 16. Also das ist einen Tag, nachdem sie Geburtstag hatte, in 16 ist das passiert. Und naja, ist halt dann in der Pubertät auch nicht so toll. Nee, wirklich nicht. Und ich war jetzt wirklich ein ganzes Jahr nur in Krankenhäusern und Rehas und immer weit weg. Warst du denn zum Zeitpunkt des Schlaganfalls auch schon solo? Ja. Ja. Mhm. Jetzt klingt es alles schon sehr beschwerlich, finde ich. Obwohl du total vital wirkst und so optimistisch. Gibt es denn Aussichten auf eine Besserung? Nee, also das ist schon mal der Schlaganfall, also ganz schlecht. Das ist halt auch die Spastik, was ganz schlimm mich beeinträchtigt. Da habe ich eine Pumpe implantiert, weil die Medikamente schon gar nicht mehr geholfen haben. Mhm. Die ist halt jetzt ein Katheter im Rückenmark, der halt dann das Medikament abgibt. Also auch anstrengend und beschwerlich, dieses dann im Rücken zu haben. Und da muss man sich auch drum kümmern, das muss sauber gehalten werden und so. Du musst immer sauber halten. Nee, die ist unter der Bauchdecke implantiert. Du musst halt so alle 2,5 Monate zum Auffüllen gehen. Ach so, verstehe. Genau, verstehe. Und das ist jetzt bei mir eigentlich von daher wieder kein Problem, weil ich ja ab der Brust kein Gefühl habe. Mhm. Mhm. Und ja, es ist halt dann bloß noch dazu gekommen, dass im Dezember zufälligerweise bei mir ein Plasmazytom festgestellt worden ist. Das ist Knochenmarkkrebs. Ach du lieber Gott. Und der ist nicht heilbar. Ach du lieber Gott. Das heißt, das hat aber miteinander gar nichts zu tun? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, du hast diese schweren Nachfolgeerscheinungen des Schlaganfalls und hast jetzt auch noch Knochenmarkskrebs? Krebs. Mhm. Plasmazytom oder multiples Myelom, das ist... Und das ist nicht heilbar? Mhm. Da gibt es keine Möglichkeit der Chemotherapie, der Bestrahlung? Gibt schon, aber wenn du die machst, die ist wirklich hochgradig, wie soll ich sagen, also das ist schon ein Hammer, was sie also da machen. Extrem belastend für den Körper? Brutal. Also ich habe mit einer gesprochen, also die hat da wirklich ein Vierteljahr Magensonde und ins künstliche Koma und was weiß ich. Mhm. Und die war aber jetzt vorher, sag ich mal, gesund. Hättest du denn mit dieser Chemotherapie... 3 Jahre, wenn sie anschlägt. Aber nicht die Chance auf Heilung? Nein. Da. Und du kannst auch Knochentransplantation machen, Knochenmarkstransplantation. Mhm. Wenn die anschlägt, dann sagen sie 6 Jahre. Mhm. Und aber halt der Weg dorthin ist halt natürlich auch... Was spricht gegen die Transplantation? Nee, da musst du erst die Chemotherapie machen. Ach, da muss man erst die Chemotherapie machen. Und dann... Jetzt hast du dich gegen diese Chemotherapie entschieden? Genau. Weil die dich zu sehr umhauen würde? Oder? Ich habe gesagt, nee, weil ich bin keine Bettlägerin. Das ist für mich, das war damals die Tage, wenn du da liegst und noch mehr abhängig bist. Mhm. Das ist das Allerschlimmste. Also ich mache wirklich immer alles so weit, wie es geht, selber. Mhm. Und das erlebt sie alleine, wenn Tage sind, dass ich nicht allein aus dem Bett komme. Das ist, da könnte ich vor Wut, da heule ich, weil ich einfach nur so, so ein Hass habe auf das. Verstehe. Was bedeutet denn das jetzt für deine Lebenserwartung, wenn du keine Chemotherapie machst? Wenn es jetzt, ich bin noch im ersten Stadium, ohne Nierenbeteiligung, weil ich habe das sagen wir mal, diese Zellen auch in die Nieren. Wenn es jetzt ausbricht, das kann jetzt sein, morgen, wenn wir Blut abnehmen, dass es soweit ist, dann ein halbes Jahr. Das ist ja schon eine harte Prognose. Mhm. Wie gehst denn du damit um? Ich, ich sag jetzt zu dem Zeitpunkt, weil ich konnte mir eigentlich jetzt nie vorstellen, so wie ich jetzt bin im Rollstuhl, noch 10, 20 Jahre. Also das war für mich unvorstellbar. Ach so. Ja. Das heißt... Weil mich das so... Ich sag das, im Rollstuhl sitzen ist jetzt nicht so schlimm, aber dieses Ganze drumherum, drei Stunden am Tag auf der Toilette sitzen, das ist für mich, ja, es hört sich jetzt vielleicht für manche unvorstellbar, aber für mich ist das echt kein Leben. Das heißt, jetzt mal ganz, ganz krass ausgedrückt, dass die Krebserkrankung jetzt festgestellt worden ist, kam mir nicht so ungelegen. Ja, hört sich jetzt blöd an. Ja, ich traute es mich gar nicht auszusprechen gerade. Ja. Ja. Kam dir gar nicht so ungelegen. Ja. Das ist ganz erstaunlich, Tina. Du wirkst so anders, als du eigentlich krank es bist. Ist bei mir, also es gibt, wenn ich jetzt so hier die Gänge lang fahre, es sind so viele ältere Leute, wo dann sagen Sie mal, woher nehmen Sie die Kraft? Sag ich Sie, ich heul am Zimmer und das nicht so knapp. Mhm. Du hast gesagt, es gibt keinen Partner, es gibt aber Kinder und von einer Freundin hast du erzählt. Wer steht dir denn so am meisten bei? Gar nicht, habe ich keinen. Keinen? Auch die Freundin nicht? Die ist jetzt bin ich ja in dieses andere Heim umgezogen, die ist jetzt 200 Kilometer weg. Ach du je, 200 Kilometer? Mhm. Das heißt, du stehst auch noch ganz alleine da? Ja, und also jetzt in den 2 Jahren, also habe ich eigentlich, ich habe jetzt das letzte Mal überlegt, wo das mit dem Knochenmarkskrebs festgestellt worden ist, der hätte ich schon gern jemand gehabt, der wo es sich halt einmal in den Arm nimmt. Und, und jetzt bist du nicht mehr stark, ne? Und das ist auch okay so. Man muss halt nicht immer stark sein. Was ist denn mit deinen Kindern? Kümmern die sich nicht um dich? Nein? Warum nicht? Ja, ich habe halt da keinen Einfluss jetzt drauf gehabt. Ich weiß halt, ja, dies ist es bei meiner Schwester. Ja, die ist halt in der Pubertät, meine Schwester. Sie war vorher schon nicht einfach. Aber ja, ich probiere es halt. Also ich schreibe sie immer an. Ich probiere zum Telefonieren oder so. Aber... Also es gibt diese Tochter und es gibt ja auch einen Sohn. Habe ich's? Genau, aber zu dem habe ich ja schon, ja... Der weiß der denn, wie schwer... Ich habe es auch immer wieder probiert, aber das war mir klar, damals schon bei der Scheidung, wo er bleibt beim Papa, da ist er eigentlich nur geblieben, weil ich den Ort gewechselt habe. Also ich bin von dem Ort, wo wir gewohnt haben, weggezogen, in die Nähe von meiner Schwester, dass ich halt in die Arbeit gehen konnte. Wie viel Mal hat der Sohn dich denn angerufen? Gar nicht. Und also nicht nach der Scheidung, ich habe es ja noch damals bei der Scheidung gesagt, das haben wir auch im Urteil drin, er soll sich mehr drum kümmern, der Mann, aber ja, das heißt, das Gleiche mit der Tochter. Also die Kinder kommen nie zu Besuch ins Krankenhaus oder ins Heim, die rufen nicht an, gar nichts. Also meine Tochter habe ich jetzt das letzte Mal letztes Jahr im März gesehen. Tut das weh? Wieso? Das glaube ich. Ja, nicht bloß die Tochter, eben auch meine Schwestern, ja. Genau, du hast gerade gesagt, die Schwester ist auch noch ein Stichwort. Ich habe 3. 3 Schwestern und die kümmern sich auch nicht um dich? War jetzt 1 Jahr und ich weiß es nicht, warum. Das war eben da, keine Ahnung. Ich habe angerufen, da wurde irgendwie, ist es eingeschlafen. Die auch zu Weihnachten hat mich keiner geholt oder irgendwas. Das heißt, du warst Weihnachten allein im Heim? Und davor ich habe es dann meiner Schwester gesagt, mit der Knochenmarksdiagnose. Da bin ich wirklich da in dem Krankenhaus gelegen, weil ich mir gedacht habe, also ich, wenn das erfahren würde von meiner Schwester, ich würde sofort im Auto sitzen, das wäre mir wurscht. Ja, klar. Wie weit wohnt die Schwester von dir jetzt entfernt? Jetzt sind es bloß noch 50 Kilometer. Und das ist ja keine Entfernung. Ich sag dir ehrlich, auch mit der Knochenmark, das wäre mir wurscht gewesen, da wäre ich 500 Kilometer gefahren. Und dann kamen ja jetzt so Aussagen, also da habe ich mir gedacht, weil dann hat noch von meinem Neffe geheiratet und ich war damals echt der Meinung, die laden mich ein. War ich echt. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt wirklich unkompliziert. Da muss man kein Aufhebens machen oder irgendwas. Und keiner hat dich eingeladen? Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, warum? Und dann sagt sie, also ihr Sohn hätte mich schon gern eingeladen, aber sie wollte nicht, dass ich komme. Weil das wäre dann so ein Geschiss, wortwörtlich so ein Geschiss mit mir gewesen und sie wollte auch mal wieder einen schönen Tag haben. Wie so ein Geschiss, weil du krank bist und das kompliziert ist. Mit dem Rollstuhl, ja. Ah, ist das gemein, ist das gemein, ist das gemein. Habe ich gesagt, okay, sage ich, also Geschiss muss man mit mir nicht haben. Nee, wirklich nicht. Und die andere habe ich dann gefragt, die hat sich ein Dreivierteljahr nicht gemeldet, sage ich, Marion, und gesagt, warum? Warum? Sag ich, verstehe es nicht. Sag ich, was hast du denn gedacht, wo du erfahren hast, dass ich Krebs habe? Leid hast du mir schon getan. Das ist unglaublich. Liebe Tina, weißt du, was mir gerade total leid tut? Ich gucke auf unsere Uhr, dass wir uns schon sehr lange unterhalten. Das ist jetzt wie im Fluge vorbeigegangen. Also das tut mir natürlich wahnsinnig leid, deine Situation. Und du bist so tapfer und ja, so nett. Ich finde dich so tapfer und so nett. Und ich wünsche dir wirklich, dass im Rahmen dessen, was jetzt noch möglich ist, dass das Beste passiert. Danke. So, und ich will dich jetzt nicht ganz schnell verabschieden. Wir rufen dich jetzt nochmal an, das heißt meine Psychologin, die Christina ruft dich an, dann könnt ihr beide noch ein bisschen plaudern miteinander. Okay, ja, alles klar. Von Herzen viel Kraft und alles Gute, Tina. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's mit David. David ist 21. Guten Morgen, David. Hallo? Ah nee, ich war schuld, ich habe nicht richtig gedrückt hier. Hallo, David. Jetzt Christi, hi. Ja, jetzt höre ich dich. Cool, ich dich auch. Oh, ein Bayer? Ein bayerischer Schwabe, also die Grenze zwischen Ulm und Bayern, da komme ich her. Ah, ja. Ich höre es schon. Ja, man hört es ein bisschen, richtig. Aber ich bin noch ganz geschockt von meiner Vorrednerin. Also, ja, das ist ja traurig. Das ist zum Kotzen sowas. Das ist zum Kotzen, das finde ich auch, wenn man die Menschen alleine lässt, wenn sie krank sind. Nur, weil vielleicht auf der Feier der Rollstuhl gestört hat. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Ganz schlimm. Ich kann es mir so gut vorstellen, es gibt so viele Leute, die so sind und es ist erschütternd. Nur wenn die Leute selbst dann krank sind, dann jammern sie und wollen auch Besuch haben und so weiter. Ja, das ist schlimm, das ist mein Thema, ein Witz dagegen, sag das mal so. Aber du weißt, hier in der Sendung wechseln sich alle möglichen Themen ab und jetzt kann auch ein leichteres Thema sein. Okay, das ist gut, dann fange ich mal an. Um was geht's denn bei dir? Also mein Thema ist Psychotherapie und Ex-Freundin. Ah, und zwar geht's darum, dass ich also zum Weihnachten rum bin ich in eine Psychotherapie gekommen, weil ich die letzten 7 Jahre relativ viel blöde Sachen durch haben machen müssen. Was denn zum Beispiel? Ja, meine Eltern haben sich getrennt, also mein Vater hat meine Mutter betrogen. Ja. Da war ich so 16 rum und dann hat meine Mutter deshalb schwere Depressionen bekommen. Mhm. Und das kriegst halt als Kind, ist das in dem Alter, ist es relativ schwierig auch zum Begreifen, ja, was will man da machen auch, gell? Also und dann, eigentlich nicht. Ja, und dann, ja, dann bin ich ganz lange Zeit in unserem Haus alleine gewohnt, habe ich ganz alleine gewohnt und dann hat es irgendwann mal angefangen, weil wir mit Holz damals geheizt haben, hat es angefangen zu brennen, dann habe ich ja Gott sei Dank dann überlebt. Gott, im Haus hat das Haus hat gebrannt? Richtig, im Keller, da wo der Ofen stand, ja, hat es eine Verpuffung gegeben und dann habe ich mich so blind, weil ich wohne ja da schon immer im Haus, habe ich mich rausgehe und nachts um 2:45 habe ich es gerade so rausgeschafft, Gott sei Dank auf Feuerwehr angerufen. Und ist das ganze Haus abgebrannt? Nee, nur der Keller, Gott sei Dank, auch so nicht mehr bewohnbar. Es ist viel Plastik verbrannt und Ach du je. Also das war dann ein gutes Jahr wie alt, nicht bewohnbar. Wie alt warst du da, als das passiert ist? Das war 2009. Da warst du wie alt? Ich glaube, das ist jetzt vier Jahre her, also war ich so 18 rum. Ja, ja, okay. Jo, und dann bin ich zu meiner Oma mit meinem Vater und die hatte dement oder war dement damals und das ist natürlich, wenn man dann sowas erlebt und sowas davor schon und dann ist das natürlich auch nicht so klasse und so zieht sich das halt und dann bist du noch zum Bruch mit meinem Vater gekommen und da warst du ziemlich mit den Nerven runter und da hast du dich dafür entschieden für die Psychotherapie? Also es war so, ich wusste einfach jetzt, du brauchst jetzt dann Hilfe, aber ich wusste immer nie wohin und keine Ahnung, da habe ich dann meine Ex-Freundin oder meine damalige Freundin gehabt und ihr Bruder hatte schon Burnout und die hat mich dann einfach gefragt, David, wie ist es, möchtest du nicht das auch mal probieren? Habe ich gesagt, ja klar, gleich mal probieren. Nun ist ja dein Thema Psychotherapie und Freundin. Genau, Ex-Freundin, genau. Wie passt das jetzt zusammen? Das passt zusammen, da ich ohne meine Ex-Freundin, wahrscheinlich gäbe es mich heute wahrscheinlich nicht mehr, glaube ich mal ganz fest daran, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, hätte jetzt, du weißt nicht weiter, jetzt machst du mal ein Ende mit deinem Leben, aber so weit ist Gott sei Dank nicht gekommen. Ach so, die Ex-Freundin hat dich quasi gerettet, oder? Richtig, genau, die hat mir einen dritten Arsch gegeben. Ja. Und da bin ich ja unendlich dankbar dafür. Leider hat es dann nicht mehr geklappt, weil sie es einfach nicht ausgehalten hat, weil ich mich da so versucht habe reinzuklammern, auch in ihre Familie, was ja verständlich ist, wenn man durch die Trennung nicht mehr wirklich richtige Familie gehabt habe. Es war so wunderschön. Und ja. Diese Hilfe von der Ex-Freundin, kam die vor der Psychotherapie oder während der Psychotherapie oder danach? Nee, die hat mich auf die Therapie gebracht. Ach so, das war deine Rettung, so meinst richtig, du das? Genau, die hat mich überhaupt auf den Weg gebracht. Ich verstehe. Und ja, wie gesagt, bin ich unendlich dankbar, aber sie hat dann halt irgendwann mal gesagt, nee, David, jetzt ist ihr Opa noch gestorben, das schafft sie alles nicht mehr, und dann hat sie halt leider Schluss gemacht. Aber das war doch wahrscheinlich für dich, der du da so gebeutelt warst, durch all die Dinge, die da passiert waren, doch wieder ein herber Rückschlag, deine Freundin zu verlieren. Die Hölle war es, also gebe ich ganz offen zu, aber es war wichtig im Nachhinein, weil ich glaube, sie ist nur dafür in mein Leben gekommen, einfach um mir den Weg zu zeigen. Vielleicht, manchmal ist das so. Richtig, und mehr auch nicht. Und jetzt das halbe Jahr geht es jetzt schon und mir geht's blendend. Also ich bin ein ganz anderer Mensch geworden seit dem Tag. Wie lange hat die Psychotherapie gedauert? Also sie geht noch. Sie geht noch. Also und es ist eine Gesprächstherapie und ja, ich mache viel Atemübungen, was ich vorher gar nicht gedacht habe, dass durch so ein bisschen tief durch die Nase einschnaufen und ausatmen. Kann man schon viel Entspannung hinkriegen, stimmt. Richtig. Ja. Und Entspannungsübungen, viele machen auch viel in der Stunde. Und das ist Wahnsinn. Also ich, wie gesagt, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Und würdest du sagen, dass du jetzt heute so über den Verlust der Freundin schon hinweggekommen bist? Nein, noch nicht ganz. Also ich habe mich mit ihr, also wir waren ja bis 4 Monate zusammen, was eigentlich ein Witz ist. Stimmt, das ist sehr kurz. Ja, aber ja, es war sehr innig. Natürlich. Aber es kommt manchmal gar nicht auf die Länge des Zusammenseins an, sondern auf die Intensität. Genau, und ja, ich hab sie letzte Woche gesehen, also vor einer Woche, das erste Mal nach einem halben Jahr wieder. Und sie hat zwar mittlerweile einen neuen Freund seit 3 Wochen, was natürlich ein bisschen komisch war, aber sie wollte auch nicht so richtig raus damit, aber ist okay. Aber sie war gesagt, David Buffet, was ist mit dir passiert das letzte halbe Jahr? Ich kenne dich gar nicht. Sie meinte das positiv. Richtig, sie hat gesagt, sie hat sich riesig gefreut und hat gesagt, wow. Also, sie ist ganz begeistert. Und ich war so laut meinem Therapeut, was er gemeint hat, so um Weihnachten sieht die Sache wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus, weil sie jetzt langsam begreift. Wie Weihnachten sieht die Sache anders aus? Ja, dass eventuell das nochmal mit uns klappen soll. Ach so. Ja, muss man sich vielleicht nicht so drauf versteifen, genau, sonst ist man wieder enttäuscht, wenn es dann nicht klappt. Aber nee, ich habe mir dann auch nochmal geschrieben, dass ich noch eine Zeit brauche, um sie jetzt endgültig zum Vergessen. Ja. Und aber das ist doch eigentlich eine ganz gute Entwicklung so, ne? Ja, klar, aber es ist, wie gesagt, es gibt immer wieder so Momente. Jetzt habe ich mal eine Woche nicht die Atemübung gemacht, da war ich die letzten 2 Tage wieder komplett unten. Also das ist sehr, sehr schwierig und da denkt man viel nach und macht sich Gedanken. Und aber du hast eine gute Grunderfahrung jetzt gemacht, dass du da in dieser Therapie mit dem Therapeuten eine wirkliche Hilfe bekommen hast. Genau. Die dich auch nach vorne bringt. Die bringt mich nach vorne. So. Also wie gesagt, das ist das Wichtigste. Richtig. Was machst du beruflich? Also ich habe Fachkraft für Lagerlogistik gelernt, aber das habe ich gesundheitlichen Gründen schon habe ich zwar die Ausbildung gemacht, aber konnte es ja nicht mehr machen. Jetzt mache ich gerade Abendrealschule. Sehr gut. Und du noch nebenher mit Behinderten arbeiten. Na, perfekt. Vielleicht könnte das auch eine Richtung sein, eine berufliche Richtung irgendwann. Also mein Ziel ist eigentlich Musik, was mit Musik zu machen. Entweder Musiktherapeut oder Musiklehrer, Schlagzeuglehrer. Oder Sänger. Oder Sänger. Oder Popsänger. Ich singe auch, ich habe schon Phantom der Oper gesungen, ja. Na siehst du. Also die Zukunft sieht, glaube ich, ganz gut aus. Irgendein guten Weg, ein guter Weg wird sich finden. Ich hoffe. Ja. David, ich freue mich, dass du angerufen hast und uns diese Geschichte erzählt hast, die vielleicht auch so für den einen oder anderen auch so ein bisschen Mut macht, wenn man dann einen guten Therapeuten gefunden hat, dass es einem dann durchaus besser gehen kann und dass es nach oben geht. Genau, super. Ich bedanke mich auch für den Anruf. Sehr gerne, David. Schöne Grüße in den Süden Deutschlands von hier aus. Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Und hier ist Thomas und Thomas ist 38. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Thomas. Hallo, Domian. Ja, Thomas. Um was geht's? Bitte? Um was geht's bei dir? Ich wollte mit dir über kontrolliertes Trinken sprechen. Kontrolliertes Trinken? Ja. Ich bitte dich mal, den Ton von deinem Fernseher oder Radio ganz auszuschalten. Werde ich tun. Ja. Kontrolliertes Trinken, das klingt für mich schon ein bisschen absurd, aber erklär mal, was du damit meinst. Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei meiner oder ganz schmerzlich bei meiner Freundin entschuldigen. Sie heißt Jana und es tut mir sehr leid, dass ich ihr im Alkoholwahn wehgetan habe. Thomas, stell doch bitte den Ton von dem Fernseher ganz... Ja, ich... Ton ausdrehen. Ja, mach's doch ganz aus. Ja, wird jetzt ausgedreht. So. Ja, sehr gut. Ja, es tut mir, wie gesagt, sehr leid, was ich meiner Freundin angetan habe und das wollte ich vorweg schicken. Ja, was hast du denn da, hast du es einmal gemacht? Es ist schwierig zu erklären. Nein, stopp. Was hast du mit der Freundin gemacht zunächst? Ich war nicht fair zu ihr. Ich, okay, nicht um heißen Brei rumreden. Was hast du gemacht? Ich habe sie geschlagen. Mhm. Du warst nicht fair zu ihr. Verstehe. Nein. Wie oft hast du sie geschlagen? Wie oft hast du sie einmal geschlagen? Okay. Einmal. Nicht okay, aber ich habe es jetzt verstanden, so meine ich es. Und es tut mir furchtbar leid und. So, jetzt habe ich schon gehört, dass du Alkoholiker bist. Ja. Und wenn ein Alkoholiker mir etwas sagt von kontrolliertem Trinken, gehe ich am liebsten schon gleich laufen. Aber ich will natürlich nicht laufen gehen, sondern ich möchte dir zuhören. Was meinst du genau mit kontrolliertem Trinken? Das ist ein Begriff, der in Deutschland recht ungünstig gebraucht wird, weil wahrscheinlich noch kein Mensch weiß, was damit gemeint ist. Deshalb habe ich auch heute bei dir angerufen, weil ich möchte gerade in Deutschland die Möglichkeit eröffnen, dass gerade Alkoholiker ein bisschen mehr Fläche kriegen, ein bisschen mehr Raum kriegen. Und man sagt immer, dass es nur den einen Königsweg gäbe, nämlich dass die Abstinenz. Mhm. Und dem ist nicht so. Andere Länder haben es vorgemacht. Ich meine, ganz vorne dabei ist die Schweiz, die mit kontrollierten Trinkprodukten Therapien da weit vorne liegt. Und man hat gesehen, dass die Erfolgsquoten nicht unbedingt schlechter sind als mit der reinen Abstinenz. Okay, lassen wir mal jetzt die Theorie ein bisschen zur Seite und die anderen Länder, sondern reden wir über dich. Zunächst vielleicht ein paar Grundfragen. Wie lange bist du schon Alkoholiker? Ich würde sagen, Probleme mit dem Trinken vielleicht seit 10 Jahren. Ja. Und wie viel hast du so in, oder wie viel trinkst du so in deiner Höchst- oder hast du in deiner Höchstzeit getrunken? Es hat sich seit 10 Jahren eingespielt. Es ist immer so zwischen 200 und 300 Gramm reinem Alkohol. Das heißt, 10 bis 15 Flaschen Bier oder auch Schnapswein. Mhm. Dann muss man das Bier halt abziehen. Aber es liegt so um die 200, 300 Gramm. Jeden Tag. Ja, gut, das ist natürlich eine ganze Menge. 10 bis 15 Flaschen. Das ist eine ganze Menge. So, und jetzt hast du die Theorie, von der ich so noch nichts gehört habe, muss ich gestehen, des kontrollierten Trinkens. Versuchst du das im Moment zu praktizieren? Ich probiere immer wenig zu trinken. Ich bin von der Abstinenz nicht überzeugt, einfach weil der soziale Druck zu stark ist. Und Nein, stopp. Was für ein sozialer Druck? Ja, wenn ich auf Menschen wie dich zum Beispiel treffe und ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich nichts trinke. Das ist schon ein sehr starker sozialer Druck. Aber du müsstest dich doch von mir nicht rechtfertigen, dass du nichts trinkst. Bist du sicher? Ja, aber hundertprozentig. Wenn wir beide uns treffen würden, irgendwo privat, und ich wüsste, dass du ein Alkoholproblem hattest, dann würde ich doch den Teufel tun, dich irgendwie zu bedrängen, dass du was trinkst, um Himmels Willen, nein. Ja, dazu müsstest du erstmal wissen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und wenn du es wüsstest, würdest du eventuell anders reagieren. Also der soziale Druck ist nicht zu unterschätzen. Also du meinst, dass man in Gesellschaft dann immer wieder was angeboten bekommt und... Aber man kann doch seinen Mund auftun und kann sagen, nein, danke, ich bin Alkoholiker. Es ist nicht so einfach, wie du sagst. Es ist wesentlich schwerer. Und ist auch ein Riesenproblem. Wie viel trinkst du denn im Moment? Ja, ich habe es dir gesagt. Momentan trinke ich meine 200 bis 300 Gramm Alkohol pro Tag. Okay, ich dachte, das wäre so die Höchstzeit gewesen. Und ich dachte, dass du im Moment kontrolliert weniger trinkst. Aber das ist ja dann nicht wenig. Ich würde gerne das kontrollierte Trinken in Angriff nehmen. Nur leider habe ich in Deutschland keine Therapiemöglichkeiten. Das heißt, wenn ich kontrolliert trinken will, dann bin ich nur auf mich angewiesen und habe keinen Menschen, der mich bei dieser Entscheidung unterstützt. Wenn ich in Deutschland Hilfe bekommen möchte, dann hieße das, ich müsste abstinent sein. Ist mir schon klar. Aber wenn du jetzt diese Theorie vertrittst, die mir auch überhaupt nicht eingängig ist, das heißt, wenn man so eklatant... Das wundert mich sehr. Ja, wenn man so eklatant alkoholabhängig ist, dass man dann, wenn man 15 Flaschen getrunken hat, dann demnächst mal 7 trinken soll und dann ist es auch gut. Aber wenn du das jetzt so glaubst und das für dich ein Weg wäre, davon wegzukommen, warum tust du es denn dann nicht? Ich weiß nicht, ob du mich richtig verstehst, aber das Problem ist wirklich, dass wir in Deutschland eine Rückfallquote von ungefähr 95% haben. Das heißt, selbst Menschen, die sich an Alkoholikliniken wenden, die entgiften, die dann wiederum Entwöhnungstherapien annehmen, haben eine Rückfallquote von 95%. Wie hoch wäre denn das scheint keine Sau zu interessieren. Doch, wie hoch wäre denn die Rückfallquote bei kontrolliertem Trinken? Es gibt eine Studie aus der Schweiz, die in etwa sagt, man hätte die gleiche Rückfallquote. Das heißt, es schenkt sich nichts. Was ist das Ziel denn des kontrollierten Trinkens? Das weiß ich selbst nicht. Aber es scheint mir so zu sein, dass die Menschen, die mit dem kontrollierten Trinken in Verbindung gebracht werden mit therapeutischen Maßnahmen, dass diese Menschen ein bisschen weniger Stress empfinden und dass diese Menschen ein weniger... Kann es sein, dass du dich da in irgendeine Theorie reinsteigerst, nur aus Angst oder aus Bequemlichkeit einen rigorosen Schritt in deinem Leben zu unternehmen? Für mich kommt es ganz in Frage, weil ich werde die nächste Zeit wieder sehr abstinent sein. Ich bin immer wieder abstinent. Das schaffst du alleine. Und für mich kommt nur die Abstinenz für die nächsten Wochen, Monate in Frage. Also kein kontrolliertes Trinken? Erstmal nicht. Und du schaffst es. Ich würde mir wünschen, dass ich Unterstützung bekommen würde beim kontrollierten Trinken. Aber was bedeutet das? Du sagst, für dich kommt demnächst Abstinenz in Betracht. Das heißt, im Klartext. Lass mich eben noch fragen. Das heißt, du willst demnächst gar nichts trinken. Ich leide unter meinem Trinken. Okay. Dein Plan ist, demnächst gar nichts zu trinken und dann wieder kontrolliert zu trinken, verstehe ich nicht. Es ist schade, dass du es nicht verstehst. Hast du von dem Kirkus irgendwas gehört? Also es sollte eigentlich so sein, dass es die verschiedensten Wege dazu... Also erstmal frage ich dich, da würde ich mich wirklich drüber freuen, wenn du ehrlich antwortest. Was verstehst du unter Alkoholismus? Naja, wenn du in einer Abhängigkeit stehst zu Alkohol, wenn du nicht mehr ohne Alkohol kannst. Was heißt das? Das heißt, wenn du nicht von heute auf morgen aufhören kannst und fidel und froh weiterleben kannst. Ein Nicht-Alkoholiker kann das. Glaubst du, dass Alkoholismus eine primäre Erkrankung ist? Ja, glaube ich schon. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Alkoholismus ist eine sekundäre Erkrankung. Was heißt das? Und jeder Mensch. Was heißt das? Primär, sekundär? Für mich heißt das, eine sekundäre Erkrankung, der Alkoholismus ist ein Symptom. Okay, das mag ja sein. Die Menschen haben vorher ein Traumata, posttraumatische Störung, eine Depression, vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung. Und dann erst entsteht sowas wie Alkoholismus. Okay, aber dennoch bleibt es eine Erkrankung. Dennoch bleibt es eine Erkrankung. Nenn es eine sekundäre Erkrankung. Aber das bedeutet ja, dass man an die Primärerkrankung auch rangehen muss, psychologisch, psychiatrisch, um dann danach auch den Alkoholismus in den Griff zu kriegen. So ist es. Aber wir dürfen Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Aber ist das nicht alles jetzt so ganz theoretisch. Was bedeutet das jetzt konkret auf dein Leben bezogen? Ich arbeite an meinem Leben und ich gebe mir verdammt viel Mühe, dass ich nie wieder, wie ich vorher sagte, einem Menschen etwas Schlechtes tue. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Ich gebe mir wirklich viel Mühe. Aber ich finde es auch sehr gut, dass ich jetzt auf deiner Plattform bin und vielleicht einigen Menschen helfen kann, indem ich sage, Alkoholismus ist nicht die Ursache. Es ist eine Folgeerkrankung. Ja, gut, und der müssen wir auf den Grund gehen. Ja, beidem müssen wir auf den Grund gehen. Ja, ne, würde ich sagen. Sind wir uns einig. Gut, Thomas, lass mal das mal einfach so als Statement deinerseits stehen, mit dem kontrollierten Trinken. Da haben sicher unsere Zuschauer und Zuhörer sehr dezidierte Meinungen zu. Mal sehen, was da noch kommt. Ja, bin ich gespannt. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, gerne. Sehr gerne, Thomas. Christina wird dich gleich anrufen. Darf ich noch ein abschließendes Wort sagen? Mhm. Jana, es tut mir furchtbar leid. Ich liebe dich. Gut. Jetzt hat die Jana hat hoffentlich zugeschaut oder zugehört, lieber Thomas. Hoffentlich. Gut, jetzt legst du bitte auf und Christina ruft dich gleich an. Mach ich. Alles Gute, tschüss. Hau rein. Tschüss. So, und weiter geht es mit Reinhold. Und Reinhold ist 54. Guten Morgen, Reinhold. Ja, guten Morgen. Kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Reinhold, ja, was ist dein... Ich bin ein bisschen getäuscht durchs Fernsehen, da läuft das alles anders. Ja, guck gar nicht rein, das irritiert nur. Was ist dein also, Thema? Wenn ich Thomas hier gerade höre als Vorgänger, da kriege ich eine Halskrause. Ich bin seit 39 Jahren Alkoholiker. Mhm. Ich bin jetzt seit 3 Jahren trocken. Ja. Ich besuche jetzt seit 3 Jahren regelmäßig eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Und wenn ich da höre, kontrolliertes Trinken, also da kriege ich eine Halskrause. Es gibt kein kontrolliertes Trinken, wenn man Vollalkoholiker ist. Finde ich eigentlich auch. Hast du denn von dieser Theorie, von der er gerade gesprochen hat, Schweiz und so, hast du da schon was von gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Ich weiß nicht, ob ich meine Selbsthilfegruppe über einen Sender nennen darf. Ja, klar, kannst du nennen. Ich bin Mitglied im Kreuzbund, das ist eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Also wir machen Selbsthilfe und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige. Mhm. Der Schwerpunkt ist dort auch Medikamenten und Alkoholabhängigkeit. Mhm. Jetzt will man versuchen aufzubauen, auch die harten Drogen dranzunehmen und die Spielsucht. Was glaubst du denn, Reinhold, wenn man jetzt, wie in deinem Fall, du hast 39 Jahre hast du getrunken, warst du Alkoholiker. Wenn du dann anfangen würdest, wieder kontrolliert, was immer das auch heißen mag, kontrolliert zu trinken, was wäre dann? Es gibt kein kontrolliertes Trinken. Wenn ich jetzt eine Flasche anpacken würde, wäre ich sofort wieder voll drauf. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das heißt also, ich würde wieder anfangen, täglich zu trinken. Das heißt, es geht nur radikal? Ja. Ich würde wieder anfangen, regelmäßig zu trinken. Ich hätte wieder Entzugserscheinungen und was nicht alles. Und ich hatte auch das Gefühl, ich weiß es nicht, so gut kenne ich Thomas nicht, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass er wieder was getrunken hat. Ja, ja. Eine Jana da, die Entschuldigung, dass er da geschlagen hat, das wird nicht einmal vorkommen, das wird immer wieder vorkommen. Mhm. Also ich weiß nicht. Was glaubst du denn? Du bist doch nur... Seine komische Theorie da aus der Schweiz, das verstehe ich überhaupt nicht, da habe ich noch nichts von gehört. Was glaubst du denn, warum jemand dann so wie Thomas sich in so eine Theorie vielleicht so hinein, ich sag's jetzt mal wertend, hineinversteigt? Ich denke mal, dass er überhaupt kein richtiges Interesse hat, aufzuhören zum Trinken. Er sucht nur irgendwo einen Grund, nicht aufzuhören und kommt dann jetzt auf die These, ja, wir können ja Alkohol kontrolliert trinken. Aber in Wirklichkeit hat er gar nicht vor, aufzuhören zu trinken. Er sucht für alles irgendwie einen Grund und einen Schuldigen. Das ist mein Eindruck, den ich von ihm habe. Dann hätte ich jetzt noch gerne eine Frage an dich, Reinhold, nach 39 Jahren, das ist ja eine irre lange Zeit, wenn man 39 Jahre alkoholabhängig war. Wie schwer war es für dich, dann rauszukommen? Oh, es war sehr schwer. Ich habe auch viele Rückfälle gehabt, aber jetzt so seit ungefähr 3,5 Jahren hat mich meine Speiseröhre ausgebremst. Ich habe durch meinen Alkoholmissbrauch, wirst du wahrscheinlich auch eine Stimme merken, ist meine Speiseröhre verengt. Mhm. Und dadurch wird die alle 2 Monate in der Klinik ambulant erweitert. Ach du je. Und ich war also soweit, ich stand fast vorm Ersticken. Mhm. Ich habe mich nur von Suppen ernährt, weil ich nicht schlucken konnte. Und es sind bei mir mittlerweile auch gesundheitliche Schäden eingetreten. Das kann ich mir vorstellen, nach so langer Zeit. Innere Organe, Leber, Niere, Magen. Nee, da habe ich Gott sei Dank Glück. Also Leber und Nieren Gott sei Dank nicht. Aber dafür habe ich Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine chronische. Mhm. Dann eben, wie gesagt, diese Speiseröhrenentzündung. Mhm. Dann kommt hinzu, dass die Speiseröhre leider meine Lunge angreift, weil ich teilweise gehen meine Speisen nicht durch die Speiseröhre in den Magen, wie sich das normal gehört, sondern die gehen dann in die Lunge. Ja, ich verstehe. Dann habe ich das Problem, dass ich entweder eine Infektion in der Lunge kriege oder eine Lungenentzündung bekomme. Mhm. Und wenn ich jetzt auch wieder anfangen würde zu trinken, also das würde ich gar nicht durchhalten. Das wäre dein Todesurteil. Ne? Das wäre dein Todesurteil, wenn du jetzt anfangen würdest zu trinken. Ja. Trotz aller Beschwerlichkeiten, Reinhold, wie ist denn das Leben, wenn du es jetzt vergleichst, die 40 Jahre alkoholabhängig und jetzt trocken? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich eine sehr gute Gruppe gefunden habe. Und wir sind so, das kann ich sagen, so wie eine Familie. Mhm. Wir, also ihr stützt euch gegenseitig. Wir helfen uns gegenseitig. Wir haben eine Liste. Jeder kann jeden jederzeit und Tag und Nacht anrufen, wenn man was hat. In den Gruppen selbst, in den Gruppenstunden. Wir reden viel drüber. Mhm. Wir geben uns gegenseitig Tipps. Wir helfen uns untereinander. Das heißt, also mir hat die Gruppe sehr geholfen und ich kann nur jedem empfehlen, regelmäßig eine Gruppe zu besuchen, weil die wirklich hilfreich ist. Ja. Es gibt natürlich auch schlechte Gruppen, sage ich auch. Ich habe auch lange suchen müssen, bis ich eine gescheite Gruppe gefunden habe. Bei dieser Gruppe bin ich jetzt auch seit 3 Jahren aktiv Mitglied. Ja, was ich gerade, worauf ich eigentlich auch gerade noch hinaus wollte, war, erlebst du denn das Leben jetzt nicht viel schöner und intensiver als in der Zeit des Suffs? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich sehe das jetzt alles ganz anders. Mit bestimmten Dingen kann ich ganz anders umgehen. Wenn ich irgendwelche Wege zu erledigen habe oder überhaupt, ich muss nicht mehr mit der Flasche in der Bahn rumrennen, dass die Leute mich blöd angucken, ne? Weil der ja früher gemacht hat, da habe ich mich ja nicht dran gestört. Denkst du manchmal, wenn du auf dein Leben jetzt zurückblickst, mein Gott, ich habe fast 40 Jahre meines Lebens verschwendet? Ja, und wenn mir jemand gesagt hätte, was ich mir da mit meinem Körper antue, hätte ich auch nie angefangen zu trinken. Aber kannst du für dich sagen, warum du angefangen hast? Kannst du für dich sagen, warum du angefangen hast zu trinken damals? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Also ich bin da irgendwo, wie man so schön sagt, reingerutscht. Ich bin irgendwie, habe ich angefangen am Wochenende zu trinken. Mal mit Kumpels, mal alleine. Aber eben sehr jung auch schon angefangen, ne? Ja, ich habe mit 13 schon angefangen. Wahnsinn. Und gab es da keine Eltern, die dich zurückgepfiffen haben? Ja, schon, aber die konnten auch nicht viel machen. Ich habe mit meiner Mutter alleine gelebt. Ach so. Und manchmal hat sie es gar nicht mitgekriegt. Man konnte das immer so gut überbrücken. Ne? Wenn man mal nach Hause gekommen ist, auf sein Zimmer gegangen. Und dann war die Sache erledigt. Verstehe. Und meine Mutter hat nachher, wie sie es wusste, hat sie dann auch gesagt, ja, ändern kann ich nichts. Wenn du meinst, du musst trinken, ja, dann besauf dich nicht so, dass du immer mit der Polizei nach Hause gebracht wirst, weil du nicht mehr weißt, wo du wohnst. Also Reinhold, da möchte ich dir wirklich meinen großen Respekt aussprechen, dass du das geschafft hast nach 40 Jahren. Es ist nicht einfach. Nee, ich weiß. Kann ich jedem sagen. Deswegen, das ist eine große Leistung, das weiß ich, sehr hoch wertzuschätzen, was du da geschafft hast. Und du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel für wahrscheinlich viele, die uns jetzt zuhören, die auch schon sehr lange am Alkohol hängen und sagen, ich schaffe das nicht. Man schafft es. Die Tanja tat mir letztens leid, da war vorige Tage bei die Tanja. Und die hat auch erzählt, dass sie gerne aufhören will. Ja, genau. Die teilen mir richtig leid. Es muss aber auch der Wille da sein. Man muss auch wollen und man muss auch wirklich was aktiv unternehmen. Genau. Und nicht nur immer im Kopf sagen, ich will aufhören, ich will aufhören. Aber andererseits hat man schon wieder die Pulle neben sich. Genau. Ne? Also Reinhold, ich danke dir sehr für diesen Anruf, für dein Statement, auch für deine Rückmeldung auf Thomas und deine Meinung, die du dazu gesagt hast. Vielen Dank. Und alles Gute und viel Glück, auch gesundheitlich wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Gruß an dein Team. Ja, mache ich sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.44 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema übermorgen sagen. Hochaktuell in Frankreich brennen die Straßen, was ich skandalös finde und überhaupt nicht verstehen kann, weil die Franzosen sich gegen die Homo-Ehe aussprechen. Ich finde, für mich ist Frankreich immer das Land der Freiheit, der Menschenrechte. der Liberalität. Und wenn man solche Bilder sieht, ist das erschreckend. Und ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland so etwas nicht haben. Also, das Thema heißt Tabu Homosexualität in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte gerne mit Schwulen und Lesben reden, die wegen ihrer Homosexualität, wegen ihrer sexuellen Orientierung oder auch mit bisexuellen Menschen Schwierigkeiten haben in der Gesellschaft. Also das heißt im Beruf, in der Familie, in der Kirche, natürlich in der Kirche. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die aus moralischen, ethischen, religiösen Gründen Homosexualität grundweg ablehnen. Und ich möchte gerne die Begründung hören. Also, das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Tabu Homosexualität. Ihr könnt gerne mailen, domian@wdr.de oder gerne natürlich während der Sendung anrufen und auch vor der Sendung. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und ich bin verbunden mit dem Werner. Der ist 59. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen, Jörg. Hallo, Werner. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ich komme morgen in die Klinik. Ich bin seit 35 Jahren Parkinson-Patient. Ja, das ist 35 Jahre. Ich habe 25 erwischt, so viele zur Alterskrankheit. Sehr jung bekommen, diese Erkrankung. Bitte? Du hast sie sehr jung bekommen, diese Erkrankung. Ja, da gab es nicht so viele in meinem Alter, die krank wurden mit Parkinson. Wie ist der Zustand im Moment? Mein Zustand im Moment ist Hypermobilität. Das heißt? Das heißt, ich bin sehr agil und springe von der Sessel aufs Sofa, vom Sofa ins Bett. Gehst du gerade auch im Zimmer hin und her? Bitte? Gehst du gerade auch im Zimmer hin und her? Ja, ich bin sehr... Ich mag das. Hört sich so an, als würdest du in der Wohnung rumlaufen, während wir telefonieren. Ja, ich kann nicht ruhig sitzen. Du kannst nicht ruhig sitzen. Den ganzen Tag nicht? Das, wenn ich Pech habe, geht das bis morgen früh oder morgen Mittag. Ich soll allerdings heute in die Klinik, das wird dann auch sehr lustig bestimmt. Mhm. Das ist aber ein Problem der jahrelangen Medikation. Die Fluktuation der Medikamente ist sehr groß. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kriege nur Traubenzucker. Mhm. Mhm. Dann geht das mehr Richtung Lähmung. Und manchmal bin ich halt drüber. Das heißt hypermobil. So wie im Moment. Dann springe ich um. Mhm. In Bayern würde man mich auf dem Marienplatz in München bestimmt verbrennen. Sagen, er hat den Feigtanz. Ja. Wie lange hält denn so eine Phase der Hyperaktivität an? Bitte? Wie lange hält so eine Phase der Das kann 2 Tage gehen. Und dann kann man noch nicht schlafen? Gar nicht. Du kannst nicht still sein. Du musst ständig in Bewegung sein. Ich schlafe sowieso so gut wie nicht. Aber da musst du doch total erschöpft sein körperlich, wenn du so... Nicht immer, ja. Neben dieser, zum Beispiel, wenn dann die Hyperaktivität aufhört, wie ist der körperliche Zustand dann? Wie macht sich die Erkrankung bemerkbar? Wenn das zu Ende geht, dann stelle ich mich auf die Waage. Das sind dann so meist zwischen 1,5 und 2,5 Kilo, die da wieder weg sind. Mhm. Was für mich sehr schwer ist, aufzuholen. Da ich einen sehr hohen Kalorienverbrauch habe. Ja. Der liegt im Schnitt zwischen 6.000 und 8.000 am Tag. Zwischen 6.000 und 8.000 am Tag? Ja. Das an schlechten Tagen. Ne? Wie lange halten denn ruhige Tage an? Wie lange kann das anhalten? Dann kommen die Lähmungen. Das ist ja auch. Oder die Krämpfe. Das ist dann, der ganze Körper ist ja auch angespannt, die Muskulatur, das frisst ja auch Energie. Achso, das heißt, wenn du ruhige Tage hast, bist du... Viele Kalorien brauche ich eigentlich jeden Tag. Hm. Ist ja Wahnsinn. Aber nochmal die Frage, Werner, wenn die Hyperaktivität... Da bin ich gerade umgefahren. Okay, wenn die Hyperaktivität die Phase aufgehört hat, wie lange hält dann so eine ruhige Phase an? Ein Tag, 2 Tage, eine Woche? Wenn ich Glück habe... habe ich 2, 3 gute Tage hintereinander. Ah ja, und dann hast du aber diese Lähmungserscheinungen. Bitte? Wenn du die ruhige Phase hast, dann hast du die Lähmungserscheinungen. Die kommen dann meistens auch, ja. Die kann ich aber, die sind besser medikamentös zu lösen als die Hyperaktivität. Als die Überbewegung. Ne? Das ist ja ein extrem anstrengendes Leben, was du da hast. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja. was soll morgen im Krankenhaus gemacht werden? Bitte? Was soll morgen im Krankenhaus gemacht werden? Ach so, ja, das geht jetzt los. Erstmal mit Entgiftung. Entgiftung heißt, sämtliche Medikamente werden entzogen. Ja. Das endet dann in der vollkommenen Hilflosigkeit. Du bist also nicht in der Lage, eine Bettdecke hochzuziehen oder dich im Bett zu drehen oder auch nur ein Kissen von A nach B zu schieben. Kriegst das Essen mit dem Löffelchen und trinken aus der Schnabeltasse. Toilettengänge und so weiter, wollen wir gar nicht vom Reden. Also, du kannst nicht alleine machen. Genau, du kannst nicht alleine zur Toilette gehen. Das ist die größten Bammel, die man vorhabe. Und dann wird die neue Medikation aufgebaut. Besteht die Hoffnung, dass die Hyperaktivität dann runtergefahren wird? Bitte? Besteht die Hoffnung, dass die Hyperaktivität dann weniger wird? Hoffnung besteht, ja, neue Medikamente, dass das nochmal einen Schub gibt. Sonst gibt es nur noch eine Operation. Das ist dann die letzte Option. Eine Gehirnoperation? Nee, das kann ich nicht machen lassen, weil ich nicht stabil genug bin psychisch. Ja, und was für eine Operation wäre das dann? Bitte? Was für eine Operation wäre das? Das heißt, das ist eine Duodopa-Pumpe. Die wird, die Sonde wird im Dünndarm gelegt und dann kriegst du tagsüber so ein Ding vom Bauch geschnallt, muss das natürlich dann auch kontrolliert sauber halten und so weiter und so fort, wird abends abgenommen, morgens wieder dran geschraubt. Und dadurch, wird dann ein Medikament eingepumpt, oder wie? Mit dem Gedanken kann ich mich eigentlich nicht anfreunden, da ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Ja. Weil das ist für mich furchtbar. Sag mal, Werner, wie hält man das seelisch aus, was du für eine Erkrankung hast? Wie man es aushält. Ja. Ich sag immer, mein völlig unbegründeter Optimismus hat mich noch nie verlassen. Lebst du alleine? Ja, wenn du krank genug bist und lange genug, dann hast du auch keine Partnerschaftsprobleme mehr, weil es gibt keine Partnerschaft. Ja. Yeah. Gab es denn in all den Jahren bei der Beanspruchung, die du uns jetzt hier deutlich machst, auch mal Momente, wo du dachtest, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben? Ja. Sagen wir mal so, jeder zeichnende Patient wird irgendwann depressiv, weil die künstlichen Dopamine auch in den Stoffwechsel des Gehirns eingreifen. Ja. In solchen Phasen lebt man manchmal nicht so gerne. Das verstehe ich. Mein Gott, Werner, dann wünsche ich dir aber für morgen wirklich von Herzen alles Gute, dass es dir ein bisschen besser geht, dass diese neue Therapie anschlägt, dass das neue Medikament funktioniert. Alle wünschen es dir von Herzen. Kann man nur das Beste hoffen. Ja, wir drücken die Daumen. Ich wollte allerdings auch noch zum Ausdruck bringen, ich habe mein Leben lang also immer alles gemacht, was ging. Ich bin Bewegungsfanatiker. Ich will heute Nachmittag noch anderthalb Stunden Tischtennis spielen. Ja. Es ist kein Todesurteil, es ist eine schlimme Erkrankung. Ja. Mit vielen Nebenwirkungen. Und es werden immer mehr Leute immer jünger krank. Immer jünger krank. An den Jüngeren. Da wollte ich eigentlich noch mit auf den Weg geben. Nicht irgendwie einpacken, hängen lassen. Mhm. Das sind jetzt immer schlechte Phasen. Ja. Aber es lohnt sich, was zu tun. Ich mache meinen Arzt halt noch alleine. Ja. Und natürlich mit Hilfe, klar. Ja. Aber also das ist ein Appell. Man kann kämpfen und es lohnt. Ja. Lieber Werner, ich habe wirklich auch großen Respekt vor dir und deinem Schicksal und drücke dir, ich sag's nochmal, von Herzen für morgen die Daumen für den Krankenhausaufenthalt. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Jem ist hier. 36. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jem. Hallo. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Schuppenflechte. Ja. Das seit 3 Jahren jetzt und ich leide sehr darüber. Hast du die Schuppenflechte am ganzen Körper? Ganzen Körper leider. Auch im Gesicht? Gesicht an den oberen Bereich, Kopfbereich geht es jetzt langsam wieder runter. Mhm. Wie, wenn du, ich kann dich ja jetzt nicht sehen, wenn du dich jetzt beschreiben sollst, ich bitte dich, dich mal zu beschreiben, wenn du so an dir runter guckst, wie sieht es aus? Furchtbar, einfach furchtbar. Beschreib mal die Haut. Also die Haut momentan, wenn ich mich so angucke jetzt, alles mit so weißen Punkten, aber so in 5-Mark-Stücken, wie früher die 5-Mark-Stücke sind. Mhm. Mhm. So groß und die Größe ist halt wie eine Flasche von unten, die Flasche. Und diese weißen Punkte, sind die sehr, jucken die sehr? Sehr sogar. Und ich kann kaum schlafen, ich bin nur am Kratzen wie verrückt. Was passiert, wenn du zu viel kratzt? Und dann blutet das. Dann blutet das. Und entzündet sich das dann auch? Genau, dann kann ich die Flecken gar nicht mehr berühren. Die ziehen einfach. Und die schmerzen einfach. Also auf dem Bauch, auf dem Rücken, an den Beinen, im Genitalbereich, überall. Alles überall. Ich kann auch schlecht ins Klo gehen. Warum? Weil ich ins Klo gehe, dann brennt das, dann tut das weh, dann tut das Bluten. Also im Analbereich ist das genauso befallen alles. Genau, ja. Das hast du seit 3 Jahren. Wie? Drei Jahren, genau. Wie kam das? Wie hat sich das entwickelt? Das kam so, das erste Punkt kam am Armbereich. Das war wie ein Pickel. Und ich dachte, das ist halt nur ein Pickel und ich habe mir dann daran nichts gedacht. Und das wurde immer mehr, also immer größer. Und dann irgendwann wurde das weiß, dann bin ich zum Hautarzt gegangen und die sagte mir, ist nicht schlimm. Ich habe eine Salbe gekriegt. Und nach 2 Monaten von 1 war das auf 10. Dann habe ich das am Beinen gekriegt und das wurde immer mehr. Ich hoffe, dass die Hautärztin es dann wenigstens diagnostiziert hat. Ja, klar. Und dann haben wir ja mit dem Therapien angefangen. Was kann man da für Therapien machen? Es ging erst um Cortisonsalben. Ich bin mit Cortison angefangen, Salben. Hat das geholfen? Nein, gar nicht. Und danach mit Tabletten, Cortisontabletten, auch nichts gebracht. Dann gab es so eine spezielle Bartstrahlungen. Die haben auch nichts gebracht und letztes Jahr war ich in Israel. Am Toten Meer? Toten Meer, ja. Für 3 Wochen. Es hat ein bisschen geholfen, sag ich mal so. Aber nur ein bisschen? Nur ein bisschen. Die juckende Haut war weg komplett, ich musste mich nicht jucken. Aber wieder, wo ich wieder in Deutschland war, nach zwei Wochen, fing es wieder an, so richtig zu jucken wieder. Weiß man eigentlich etwas über die Ursache dieser Erkrankung? Die sagen psychisch. Hast du große Probleme im Moment? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe 3 Kinder. Und wie geht denn deine Frau mit der schweren Erkrankung? Ja, wir schlafen auch gar nicht mehr. Ich schlafe unten, sie schläft oben. Schämst du dich für deine Frau auch? Sehr. Das heißt, du magst dich auch gar nicht anfassen lassen? Nein, ich lasse mich absolut nicht anfassen, weil das überall wehtut, wie verrückt. Also meine Kinder sagen, Papa, wann gehen wir schwimmen und warum ziehst du keine kurzen Sachen an? Und ja, das geht nicht. Und gerade jetzt im Sommer, ich muss immer dicke Sachen anziehen, weil ich kann mich nicht so zeigen. Ich gehe auch kaum raus, gar nicht. Also wenn ich zum Arzt gehe, nehme ich die Termine so früh, dass ich von hinten reingehe, dass mich keiner sieht. Das heißt, du kannst auch keinem Beruf mehr nachgehen im Moment? Ich mache Kanaltechnik, aber mein Chef ist so korrekt. Er hat mir eine Pause gegeben. Wenn es mir wieder mal besser gehen sollte, kann ich wieder in den Job wieder rein. Das heißt, du bist sehr isoliert mit deiner Erkrankung zu Hause und weißt gar nicht, wie es weitergehen soll. Nein, absolut nicht. Ich habe auch alles versucht. Ich war auch im Ausland. Ich habe überall Connection gesucht und im Internet. Jem, die Sendung ist jetzt vorbei. Aber ich frage mal ganz einfach unsere Zuschauer und Zuhörer, ob sie vielleicht für dich eine Idee haben. Wenn dann, das, Das wäre echt super. Dann mailt uns bitte domian@wdr.de und dich, Cem, rufen wir gleich nochmal an. Dafür bitte ich dich aufzulegen, okay? Alles klar, danke. Bis gleich, tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute in der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da in der offenen Themennacht. 1 Uhr Radio 12, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis dann. Tschüss.